6. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Lissy Schneider. Eine Weihnachtsgeschichte von Rudolf Baumbach. Es war einmal ein gelehrter Professor. Der saß zur Abendstunde in einem weiten Gemach mit tiefen Fensternischen und einer gewölbten, stark angerauchten Decke, von welcher ein vielarmiger Eisenleuchter herabhing. Letzterer verbreitete aber kein Licht. Dieses quoll aus einer großen, grün geschirmten Lampe und dazu flammte aus dem Ofen dunkelroter Feuerschein. Aber im Zimmer war es düster, trotz der zwiefachen Lichtquelle. Fast bis an die Decke hinan reichten hohe Gestelle, und auf diesen standen mächtige, in Schweinsleder gebundene Folianten und handliche Bücher mit abgegriffenen Deckeln, daneben Tongefäße, blaugrün angerostete Bronzen und allerlei Dinge, welche der gemeine Mann Gerümpel zu nennen pflegt. An dem von der Lampe beleuchteten Tisch, über Bücher und Papier gebeugt, saß der Gelehrte. Ein Mann mit hoher Stirn und blassem Angesicht. Er ist auch Schriftsteller, und was er schreibt, hat Hand und Fuß. Gegenwärtig arbeitet er an einem Buch über des Volkes Glauben und Aberglauben, über seine Sitten, Gebräuche, Feste und dergleichen. Er geht der Sache auf den Grund. Aus Kinderreimen stellt er uralte Zaubersprüche her, die Waldweiblein und die neckischen Kobolde wandelt er in Licht- und Schwarzalfen, und aus den Unholden, die beim Wechsel der Jahreszeiten umherziehen, schält er die alten Götter der Walhalla hervor. Dass er gerade heute am Weihnachtsabend an dem Kapitel arbeitete, welches das Julfest unserer heidnischen Ahnen behandelt, ist kein Zufall. Er hat sich diese Arbeit für den Abend zurechtgelegt und begeht so die Feier unseres fröhlichsten Festes. Jeder nach seiner Art. Mit dem Arbeiten wollte es aber nicht recht gehen. Die Feder schien bleischwer zu sein, denn der Gelehrte legte sie immer wieder aus der Hand und richtete seine Augen auf einen alten Armstuhl oder vielmehr auf das bunt gestickte Kissen, welches den Ledersessel zierte, wie eine fremdländische Blume einen Schutthaufen. Von dem Kissen glitt sein Blick auf zwei kleine Männchen, die auf einem Bücherbrett standen und sich unter den Folianten drollig genug ausnahmen. Der eine war ein aus Papier und Baumwolle gefertigter Bischof mit Insul und Krummstab, der andere ein schwarzer Unhold mit langer roter Zunge. Sankt Nikolaus und sein Knecht. Schließlich haftete das wandernde Auge des einsamen Mannes auf einer großen Schachtel, die er in der Dämmerung unter dem Mantel ins Haus getragen hatte, und da diese Schachtel erst geöffnet wird, wenn die Geschichte aus ist, so sei hiermit verraten, dass sie Weihnachtsgeschenke, Spielzeug, Bilderbücher und Näschereien enthält. Für wen? Ja, für wen, da muss ich ein wenig weiter ausholen. Als der Gelehrte die Zimmer bezog, die er jetzt bewohnte, vertraute er deren Säuberung und die Besorgung verschiedener Bedürfnisse der Frau an, deren Mietsmann er geworden. Das war eine Witwe, die ein bescheidenes Einkommen und eine ganze Stube voll Kinder hatte. Das Älteste war ein Mädchen von etwa 20 Jahren namens Elisabeth. Das Jüngste ein wilder, bräunlicher Bursche, der noch mit einer Schiefertafel mit angehängtem Schwamm zur Schule ging und zu Hause seine Freistunden meistens damit ausfüllte, dass er auf der Treppe lärmte oder auf dem Geländer rittlings zu Tal fuhr. Das Gepolter des Kleinen aber war der Anknüpfungspunkt geworden für einen befreundeten Verkehr zwischen dem Mietsmann und der Familie. Als nämlich eines Tags der in seiner Arbeit gestörte Gelehrte mit gefurchter Stirn eine Treppe höher stieg, um den Störenfried bei seiner Mutter zu verklagen, traf er statt der Letzteren die schöne Elisabeth an. Da verlor er den Mut, als Ankläger aufzutreten. Stotternd sprach er etwas vom Wetter und vom Wind, belobte heuchlerisch die Munterkeit des Knaben und bat schließlich um eine Schachtel Zündhölzer, mit der er wieder in seine Bücherei hinabstieg. Und die kluge Leserin merkt etwas. Es blieb nicht bei diesem einen Besuch. Der einsame Mann hatte auf einmal allerlei Bedürfnisse, die er früher nicht gekannt hatte. Und es verging selten ein Tag, ohne dass er an die Türe der Witwe geklopft hätte. Im oberen Stock kam man seinen Wünschen sehr gerne nach. Und der Gelehrte bewies sich als dankbar, indem er dem zweiten Sohn, der sich des Studiums der Alten befliss, bei seinen griechischen und lateinischen Übersetzungen ausgiebige Hilfe leistete und den jüngeren Geschwistern allerhand kleine Geschenke machte. Mit der schönen Elisabeth sprach er nur wenig, den Kindern aber erzählte er Märchen und schauerlich schöne Geschichten von Seefahrern, Riesenschlangen und Menschenfressern. Für die Kinder war auch der Inhalt der großen Schachtel bestimmt. Die wollte er später heimlich die Treppe hinauftragen und vor die Tür des Zimmers stellen, in welchem das kleine Volk um den Weihnachtsbaum jubelte. Der Leser weiß nunmehr auch, welche Hand das Kissen gestickt hatte, das der einsame Mann jetzt wieder angelegentlich betrachtete. Es trug ein von Blumen umranktes E, und er wusste nicht, sollte das Ernst, dies war sein Vorname, oder Elisabeth heißen. Er strich sich mit der Hand über die hohe, weiße Stirn und lächelte vor sich hin. Es war ein gar liebliches Bild, welches an seiner Seele vorüberzog, aber er schüttelte den Kopf und machte eine Bewegung mit der Hand, als ob er etwas auslöschen wolle. In den Büchern, die er hier angehäuft hatte, wohnten starke Geister, und der Einsame verkehrte mit ihnen wie mit seinesgleichen. Aber sie hielten ihn vom sonnigen Leben zurück. Und wenn er einmal versuchte, sich unter den Kindern der Welt zu bewegen, so war er linkisch und ängstlich, zumal wenn die Kinder der Welt blaue Augen und blonde Zöpfe hatten. »Guten Abend«, sagten da zwei Männerstimmen zur gleichen Zeit, und zur Tür herein traten zwei seltsame Gestalten, die genauso aussahen wie die beiden Figuren auf dem Büchergestell. »Guten Abend, Professor«, sagte der noch einmal, welcher wie ein Bischof gekleidet war. »Du erlaubst doch, dass wir uns bei dir wärmen. Es ist kalt draußen.« Der Angeredete schaute verwundert bald den einen, bald den anderen an. »Darf ich fragen, wer mich mit seinem Besuch beehrt?« »Das solltest du eigentlich wissen«, sagte St. Nikolaus. »Du bist ein gelehrter Mann und lässt dich durch keine Vermummung täuschen. Nun gib einmal Acht, jetzt legen wir ab.« Und plötzlich stand vor dem Erstaunten statt des weißbärtigen Bischofs ein gewaltiger, einäugiger Mann, dessen Haupt von einem breiten Hut beschattet war. »Kennst du mich jetzt?« frug der seltsame Gast. Der Gelehrte verbeugte sich tief. »Ihr seid Wodan, und dann ist euer Begleiter kein anderer als der schlimme Loke.« »Gefehlt«, sprach der Zweite und trat einen Schritt vor, dass das Haus zitterte. Er hatte jetzt einen flammenroten Bart und sprühende Augen. Im Gürtel trug er einen Hammer. »Asator«, rief der Professor, »und nicht Loke, wie man sich doch täuschen kann. Erlaubt, dass ich diesen Irrtum sofort berichtige.« Er kehrte sich zu seinem Schreibtisch. Aber Thor schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass das Tintenfass einen Sprung tat und einen schwarzen Bach über das Manuskript goss. »Thor«, sagte Wodan missbilligend, »wirst du nie Lebensart lernen. Bedenke, dass wir bei einem Mann zu Gast sind, der uns wohl will.« Da brummte Thor etwas in seinem Bart und trocknete die Tinte mit seinem Ärmel auf. »Was den schlimmen Loke anbetrifft«, fuhr Wodan fort, »so hast du nicht ganz Unrecht, weiser Professor, denn auch er ist in meinem Gefolge. Der hält draußen vor der Tür mit Thors Wagen. Übrigens ist er nicht mehr so arg. Das Unglück hat ihn zahm gemacht. Nun merk auf, du bist ein braver Mann und nimmst dich unser an und belehrst das undankbare Menschenvolk, wer eigentlich hinter seinen albernen Spukgestalten steckt. Darum haben wir beschlossen, dich einmal zu besuchen und dir zu danken. Wären noch die guten alten Zeiten, so hätten wir auch ein Gastgeschenk mitgebracht, aber wir sind arme, entthronte Asen, und das Rheingold ist uns längst durch die Finger gelaufen. Eine kleine Aufmerksamkeit wollen wir dir aber doch erzeigen, sobald wir vollzählig sind, wo sie nur bleiben mag. Dass doch die Weiber nie zur rechten Stunde fertig werden können«, grollte der starke Thor. »Vertreiben wir uns die Zeit, so gut es geht. Hast du nichts zu trinken, Professor?« Der Professor bedauerte, seinen erlauchten Gästen nur Wasser anbieten zu können. »Nun«, sprach der Gewaltige, »das habe ich mir gedacht und für einen guten Trunk selber gesorgt.« Und mit diesen Worten griff er unter den Tisch, an den sich die Götter niedergelassen hatten, und brachte ein ungefüges, wohlgefülltes Horn zum Vorschein. »Da, trink, Professor!« Dieser empfing das Trinkhorn und tat gehorsam einen guten Zug. Nicht übel, sprach er und reichte das Horn weiter. Thor aber schlug mit seinem Hammer auf den Tisch und brüllte: Silenzium! Der Herr Professor liest heut kein Kollegium, drum ist es besser, man trinkt eins rum. Edite, bibite. Halt, rief der Gelehrte, das ist ein Anachronismus. Wie kann ein Ase? Hei was, lachte Wodan und lüpfte seinen Schlapphut, denn der nahe Ofen machte ihm warm. Ei was, in dieser Nacht ist alles erlaubt. Hoch, sie kommt. Wieder ging die Tür auf. Und herein trat ein altes, runzeliges Weib, dem die Haare wie Spinneweben um den Kopf flogen. Und eine Nase hatte sie, schier eine halbe Elle lang. »Frau Berta«, sagte der Wirt erfreut und hob sich von seinem Sitz. »Frau Berta im Süden, Frau Holder im Norden genannt. Seid willkommen und...« Die Rede stand ihm plötzlich still, denn die Alte hatte sich in ein blühendes Weib mit strahlenden Augen verwandelt. Sie trug ein schimmerndes Gewand und einen Kranz von Flachsblüten im gelben Haar. Ach, so etwas hatte der Professor seinen Lebtag nicht gesehen. Gefall ich dir? Frug Frau Berta und lächelte, dass es dem armen Professor ganz schwül zumute wurde. Da zog Wodan die Schöne mit starken Armen an seine Brust und gab ihr einen weithin vernehmlichen Kuss. Und sie lachte dazu. Das ist stark, dachte der Gelehrte, und um die Wahrheit zu gestehen, ich habe mir die Götter doch ein bisschen anders vorgestellt. »Und jetzt kann's losgehen«, sagte Thor und erhob sich. »Über kurz oder lang fangen die Glocken auf den Türmen an zu bimmeln, und dann ist unseres Bleibens nicht länger. Mach dich fertig, Professor.« »Fertig? Wozu fertig?« »Wir haben dir«, sprach Wodan, »eine große Ehre zugedacht.« Du sollst uns auf einer nächtlichen Wolkenfahrt begleiten. Hei, was wirst du für Augen machen, wenn wir über die wogenden Bergeswälder dahinfahren, schneller als der Nordsturm, wenn unter dir die Städte der Menschen dahinfliegen und über dir die Sterne wie stiebende Funken. Die wilde Jagd nennen's die dummen Leute. Bereite dich und wähle. Willst du auf Thors Wagen Platz nehmen oder willst du dich lieber zu mir auf meinen achtbeinigen Schimmel setzen?« »Meine werten Gäste«, sagte der Professor, »ich weiß die Ehre eures Besuches zu schätzen. Was aber die nächtliche Fahrt anbetrifft, so danke ich entschieden. Reiten kann ich nicht und beim Fahren kann ich nicht rückwärts sitzen. Und an Schwindel leide ich auch. Nichts für ungut, aber ich bleibe hier.« »Was?« brüllte Thor. »Du schlägst die Ehre, uns zu begleiten, aus?« Seine Augen glühten wie Kohlen und drohend hob er den Hammer. »Reize nicht meinen Asenzorn, oder ich zerschmettere dir den Kopf wie eine taube Nuss.« »Sei vernünftig, Professor«, mahnte Frau Berta. »Ich habe mich schon lange darauf gefreut, mit einem so gelehrten Mann ein Stündchen spazieren zu fahren. Es geschieht dir nichts Schlimmes, und vor dem ersten Hahnenschrei setzen wir dich wieder vor deine Haustür ab. Komm, reiche mir deinen Arm.« »Mit musst du«, sprach Wodan. »Du musst uns einmal in unserer alten Herrlichkeit sehen, damit du den Leuten davon erzählen kannst.« »Oho, er will entwischen. Fass ihn, Thor!« Der geängstigte Mann hatte versucht, die Tür zu gewinnen, aber Thor vertrat ihm den Weg, fasste ihn am Rockkragen, dass alle Nähte krachten, und hob ihn empor wie der Jäger einen erlegten Hasen. Frau Berta aber stemmte die weißen Arme in die Hüften und ließ ein schallendes Gelächter vernehmen. »Halt ihn fest und lass ihn nicht fallen! Und nun fort, es ist höchste Zeit!« Da ging die Tür zum dritten Male auf. Herein trat aber diesmal kein Unhold, sondern ein lichtumflossener Engel, der eine Lilie in der Hand trug. Ihm zur Seite schritt ein Knäblein, das trug einen goldenen Heiligenschein, und der Gelehrte wusste, wer das Kind war. Thor ließ seine Beute los, und die drei Asen stießen einen klagenden Ruf aus, welcher dem Professor durch Mark und Bein ging. Dann schwanden die riesenhaften Gestalten zusehends zusammen. Sie wurden nebelhafter und zogen endlich wie eine bläuliche Rauchwolke zur offenen Tür hinaus. Der Professor rieb sich die Augen, der nächtliche Spuk war verschwunden, und nur der Tintenfleck auf dem Manuskript zeugte von dem Besuch der Asen. Der Engel und der Knabe waren geblieben, aber sie hatten sich verwandelt. Vom Haupt des Knaben war der goldene Strahlenkranz verschwunden, und der Engel trug statt des lichten Gewandes ein dunkles Wollenkleid und darüber eine schneeweiße Schürze. »O Elisabeth, mein guter Engel«, rief der Mann und sprang empor, »du hast den Spuk verscheucht. Bleibe bei mir und verscheuche mir auch künftig die Unholde, die mir das Haupt umschwirren.« Das Mädchen sah den erregten Mann mit großen, fragenden Kinderaugen an. Was er davon Unholden sprach, die sie verjagen sollte, verstand sie nicht. Aber als er sie sanft an sich zog und sie küsste und Worte der Liebe zu ihr sprach, da verstand sie ihn und schlang ihre Arme um seinen Hals. Der Kleine machte ein verwundertes Gesicht, aber die Weihnachtsbescherung war ihm dann doch wichtiger als das, was hier vorging. Ungeduldig trippelte er hin und her und sprach einmal übers andere Mal, »Und die Mutter lässt dich bitten, zu uns heraufzukommen. Das Christkind ist da. Und was ist das für eine große Schachtel?« »Nimm sie«, sagte der glückselige Mann, »und lauf uns voraus.« Dann schlang er seinen Arm um das Mädchen und sprach, »Komm, lass uns zur Mutter gehen.« Und da gingen sie zur Mutter. Der schwarze Gesell aber, der neben dem papiernen Bischof auf dem Bücherbrett stand, zog seine rote Zunge ein und sprach, »Das war ein lustiger Abend, aber am besten gefällt mir der Schluss.« Und St. Nikolaus neigte zustimmend den Kopf. Ende von Eine Weihnachtsgeschichte, gelesen von Lissy Schneider.